Der Archäologie in Verbund mit evolutionärer Anthropologie, Primatologie, Archäogenetik und Ethnographie verdanken wir die immer noch viel zu unbekannte Einsicht, dass unsere angebliche Normalität alles andere als normal ist. Wir leben den Ausnahmezustand. Wenn sich jene, die wir hier der Einfachheit halber weiterhin als große Denker apostrophieren, lediglich auf das bezogen, was als Zivilisation gehandelt wird, das sesshafte, meist in Städten organisierte Leben, berücksichtigten sie ein einziges Prozent der Menschheitsgeschichte und vernachlässigten die 99% davor. Übertreiben wir es, wenn wir sagen, sie ignorierten die tatsächliche Geschichte unserer Spezies? Es ist nicht allein eine quantitative Frage. Diese 99% sind es, die unserer Natur den Stempel aufgedrückt haben. Unsere Psychologie mit ihren Wünschen, Sehnsüchten, Neigungen, ihrem Hang zur Gerechtigkeit, aber auch zu Geheimnis und Rätseln, formte sich als evolutionäre Anpassung an das Jahrhunderttausende währende Leben in den Gruppen hochmobiler Jäger und Sammler. Die Zeit dagegen, seit der wir sesshaft und von der Landwirtschaft abhängig sind, ist viel zu kurz gewesen, als dass sie sich nennenswert in unsere Biologie hätte einschreiben können. In den meisten Regionen Europas sind das nicht einmal 8000 Jahre. Es geht hier nicht um Kulturpessimismus und schon gar nicht um eine Glorifizierung der fernen Vergangenheit. Wir möchten ein Bewusstsein für die Besonderheiten der menschlichen Kultur schaffen. Die Zwänge des sesshaften Daseins setzten eine Dynamik in Gang, die unsere Umwelt so sehr und so rasch verwandelte, dass wir da psychologisch einfach nicht mitkamen.